Vieles auf der Welt verschwindet, auch Orte, aber dann tauchen sie plötzlich wieder auf, dann werden Überreste gefunden, die die Vergangenheit rekonstruieren lassen. Pia Volk ist Geografin, Ethnologin und Journalistin und sie hat 30 solcher Orte zusammengestellt. Alle liegen sie in Deutschland. Es gibt eine Landkarte und eine Grafik, um sich zeitlich so ein bisschen zurechtzufinden. Deutschlands verschwundene Orte, ein Atlas, so heißt das Buch. Wir werden jetzt zusammen mit ihr ein bisschen darin blättern und einiges erfahren. Pia Volk, ich grüße Sie. Hallo. Wie haben Sie denn die verschwundenen Orte gefunden? Wie sind Sie denn bei Ihrer Recherche vorgegangen? Ich habe sehr viele Mails geschrieben, vor allem an die Landesarchäologen, weil jedes Bundesland hat so seine eigene Archäologieabteilung und habe dort mal nachgefragt, ob sie interessante Projekte haben. Und dann habe ich noch so ein bisschen geguckt, was an den Universitäten geforscht wird. Und dann habe ich mir daraus die 30 Orte rausgesucht, die ich am spannendsten fand. 30 sind es also geworden, 30 verschwundene Orte. Was ist für Sie ganz persönlich das Besondere an Ihrem Buch? Ich habe während der Recherche sehr viel darüber gelernt, wie Geschichte anders funktionieren kann als das, was ich in der Schule mitgenommen habe. In der Schule war das mir immer sehr lebensfremd und sehr viel Herrschaftsgeschichte und man lernt viel über Menschen, die mit einem selber eigentlich gar nichts zu tun haben. Und jetzt habe ich versucht, genau das nicht zu tun, sondern mehr so mich auf Alltägliches zu beziehen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Welcher Ort hat Sie denn ganz besonders fasziniert? Mich haben alle fasziniert auf ihre ganz eigene Weise. Es gibt aber einen Ort, der mir wichtig war, drin zu haben. Und das ist Wilhelmshaven. Der steht so ein bisschen exemplarisch für die deutsche Kolonialgeschichte, weil es gibt einen anderen Ort in China, der heißt Qingdao. Und da hat man Wilhelmshaven praktisch nachgebaut. Also die Stadtarchitekten von Wilhelmshaven haben Qingdao geplant, weil die Deutschen dort einen Hafen errichtet haben. Es war der einzige koloniale Überseehafen, den die Deutschen hatten. Und das fand ich spannend zu recherchieren, weil wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass wir eben doch eine Kolonialmacht haben. Man wischt das immer so weg und denkt, ja, die Briten, die Niederländer und die Spanier und die Portugiesen, aber wir waren nicht so, aber wir hatten doch auch eben sehr viel. Man lernt ganz viel über Geschichte in Ihrem Buch. Sind Sie denn auch in Hessen fündig geworden? Natürlich bin ich auch in Hessen fündig geworden. Ich bin in Frankfurt fündig geworden, habe sehr, sehr ausgiebig über das erste Ghetto Europas, die Frankfurter Judengasse, nämlich recherchiert. Die gab es von Mitte des 15. Jahrhunderts bis zum 18. Jahrhundert. Die ist eigentlich auch relativ bekannt, glaube ich, in Hessen. In Frankfurt auf jeden Fall und über Frankfurt hinaus natürlich auch. Also in Frankfurt hat 300 Jahre lang, Sie sagten es eben, das erste jüdische Ghetto Europas existiert. Was davon ist denn heute noch übrig? Also oberirdisch sieht man da fast nichts mehr von. Es gibt im Stadtplan ein Stück Straße, das heißt an der Staufenmauer. Es ist aber, glaube ich, nur so 50 oder 100 Meter lang und es liegt hinter anderen Häuserreihen. Es ist wirklich auch ein richtig absurdes Stück Straße. Das ist das einzige Stück Straße, das es noch gibt, das den Verlauf der alten Judengasse nachzeichnet. Und ansonsten gibt es noch alte Fundamente, die man gefunden hat, als man, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube die Stadtwerke, aber auf jeden Fall ein städtisches Haus gebaut hatte, hat man gegraben und hat einige Fundamente von Häusern aus der Judengasse gefunden und die gibt es immer noch. Da ist jetzt ein Museum, das heißt auch Museum Judengasse und die kann man sich angucken und in diesen Häusern rumlaufen. Und man kann unter dem Glasboden dann auch die Fundamente sehen. Das 18. Jahrhundert hat dann das Ende der Judengasse eingeläutet. Warum wurde das Ghetto als nicht mehr zeitgemäß empfunden? Das wurde vor allem deshalb nicht mehr als zeitgemäß empfunden, weil die Franzosen da nach Deutschland kamen und mit den Franzosen kamen die Ideen der Aufklärung und in Frankreich wurden jüdische Mitmenschen schon 1791 oder so, also kurz nach der Französischen Revolution, Christen gleichgestellt und die brachten diese Ideen mit. Und haben dann ja auch Frankfurt eingenommen für, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, gar nicht so lange und haben dann alle gleichgestellt und das war dann schwer wieder zurückzunehmen. In Görke an der Peenemündung in Mecklenburg-Vorpommern, da hat ein Bauer im Jahr 1926 Silbermünzen gefunden mit ganz fremden Schriftzeichen. Was waren das für Münzen? Das sind Dirhame aus Nordafrika, dem südlichen Irak, Iran, Afghanistan, Usbekistan, so dieser Region. Und mit diesen Münzen hat man damals, also damals ist spätes 8. Jahrhundert bis 11. Jahrhundert, im slawischen und im skandinavischen Raum bezahlt. Und wie sind die dann von Persien nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen? Da gab es ganz, ganz weitreichende Handelsbeziehungen, die so durch die heutige Ukraine, Tschechien bis eben runter nach Zentralasien liefen, über die sehr viel gehandelt wurde. Und weil man im slawischen und skandinavischen Raum keine Obrigkeit hatte, die Münzen geprägt hat, hat man das Geld von da einfach mitgebracht und hat es hier verwendet. Und das Besondere war, glaube ich, auch Herrscher waren auf der Münze abgebildet. Im nordostdeutschen Raum gab es ja das so nicht. Also da wurden keine Herrscher auf Münzen abgebildet. Somit sind das auch Geldstücke von fremden Kulturen oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, das ist es eigentlich nicht. Man muss es sich eher so vorstellen wie zertifiziertes Silber. Also wir zahlen ja mit Münzen, wo da steht 2 Euro drauf, aber das Silber ist nicht 2 Euro wert. Damals war das aber anders. Man hat nicht zertifiziert, dass das die Münzen einen Wert hat, sondern man hat die Münzen immer abgewogen und hat mit dem Gewicht der Münzen sozusagen bezahlt. Deswegen kann man nicht sagen, dass das jetzt ein Kulturgut per se war, sondern es ist wirklich eine andere Form der Geldwirtschaft. Das ist ja spannend. Auch an der Ostsee haben Sie einen verschwundenen Ort entdeckt, die kosmopolitische Siedlung Haithabu zwischen Hamburg und der dänischen Grenze gelegen. Was bedeutet Haithabu? Haithabu bedeutet erstmal nur Siedlung auf der Heide. Das ist dänisch. Und die Siedlung wurde gegründet, weil man sozusagen einen Weg von Nordsee zur Ostsee finden wollte. Und das war die schmalste Stelle auf dieser Landenge. Und da gab es so einen Meeresarm, der relativ weit ins Landesinnere gekommen ist. Und da hat man dann Haithabu gegründet. Das steht auch so ein bisschen mit diesen Münzen, über die wir gerade schon gesprochen haben, im Zusammenhang, weil Haithabu zum Beispiel ein Handelsort war, in dem auch diese Münzen aufgetaucht sind. Was war denn das für eine Stadt? Inwiefern war das auch ein großes Handelszentrum? Naja, man sagt eigentlich immer, das waren die Wikinger, die da gelebt und gehandelt haben. Aber unter Wikinger versteht man eigentlich räuberische Seefahrer, aber das waren sie nicht, sondern das waren wirklich Handelsleute und es war so ein strategisch wichtiger Punkt, weil es an der Grenze lag. Die Sachsen haben nicht weit gewohnt, die Dänen haben nicht weit gewohnt, die Friesen haben nicht weit gewohnt, das Fränkische Reich war nicht weit. Also genau, das war so relativ nah an sehr vielen unterschiedlichen Mächten und ist deshalb so von sehr vielen Leuten genutzt worden als Handelsort. Und es ist so Felle und Honig und Walrosselfenbein und so ein Kram ist aus dem Norden gekommen und den hat man dann runtergehandelt ins Persische Reich. Und Sklaven hat man tatsächlich auch runtergehandelt. Und dann sind die Münzen zurückgekommen. Und wann und warum war Haithabu irgendwann zu Ende? Haithabu war zu Ende, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Parabel, weil die Menschen den Hafen, der ihre Lebensgrundlage war, so zugemüllt haben, dass die Schiffe, die immer größer wurden und deswegen immer mehr Tiefgang hatten, nicht mehr in diesen Hafen reinfahren konnten. Und deswegen musste man die Siedlung irgendwann aufgeben. Gleichzeitig gab es immer wieder Fäden zwischen einzelnen Leuten, die versucht haben, das Gebiet zu erobern, die Stadt zu erobern. Und das ist an einer Stelle ist es zusammengekommen, der Hafen war so zugemüllt und 2 Leute haben sich über die Herrschaft gestritten und dann ist die Siedlung aufgegeben worden. Und wann war das ungefähr? Das war 1066 war das. 30 Orte, die aus unseren Landkarten verschwunden sind. Dabei lassen sich sehr, sehr spannende Geschichten erzählen. Sie hören es schon, nachzulesen im Pia Volks Atlas Deutschlands verschwundene Orte, erschienen bei CH Beck. Ganz herzlichen Dank, Frau Volk, für Ihre wirklich sehr fruchtbare Recherche. Dankeschön.